Lies jetzt die Aufgabe 13. Aufgabe 13. Weißt du, Ben, ich möchte in den Sommerferien jobben. Wieso denn? Bekommst du kein Taschengeld mehr? Oder brauchst du wieder neue Kleider? Nein, nein, ich bekomme genug Taschengeld. Aber ich möchte mir einen Laptop kaufen. Das Taschengeld reicht da nicht aus. Das ist keine schlechte Idee. Aber ich würde lieber ein Fahrrad kaufen. Du hast ja keins. Ja, schon. Aber ich brauche den Laptop für die Schule. Wie soll ich denn die ganzen Hausarbeiten machen? Oh, daran habe ich nicht gedacht.